Kommst du heute Abend mit ins Kino? Heute Abend? Nein, ich kann leider nicht. Hab schon was vor. Schade. Und morgen Abend? Wart mal. Ja, das geht. Was läuft denn so? Zum Beispiel Harry Potter. Und den habe ich letzte Woche schon gesehen. Schade. Was ist mit dem Film von Til Schweiger? Kein Ohrhasen? Ja, das ist eine gute Idee. Aber ich glaube, der kommt erst nächste Woche ins Kino. Mist. Na dann wollen wir nächste Woche gehen. Von mir aus gern. Am Mittwoch? Mittwoch passt gut. Gut, abgemacht. Kommst du heute Abend mit ins Kino? Schade. Und morgen Abend? Zum Beispiel Harry Potter. Schade. Was ist mit dem Film von Til Schweiger? Mist. Na dann wollen wir nächste Woche gehen. Mittwoch passt gut. Heute Abend? Nein, ich kann leider nicht. Hab schon was vor. Wart mal. Ja, das geht. Was läuft denn so? Und den habe ich letzte Woche schon gesehen. Kein Ohrhasen? Ja, das ist eine gute Idee. Aber ich glaube, der kommt erst nächste Woche ins Kino. Von mir aus gern. Am Mittwoch? Gut, abgemacht. Kommst du heute Abend mit ins Kino? Heute Abend? Nein, ich kann leider nicht. Hab schon was vor. Schade. Und morgen Abend? Wart mal. Ja, das geht. Was läuft denn so? Zum Beispiel Harry Potter. Und den habe ich letzte Woche schon gesehen. Schade. Was ist mit dem Film von Til Schweiger? Kein Ohrhasen? Ja, das ist eine gute Idee. Aber ich glaube, der kommt erst nächste Woche ins Kino. Mist. Na dann wollen wir nächste Woche gehen. Von mir aus gern. Am Mittwoch? Mittwoch passt gut. Gut, abgemacht.